Welt, schau auf uns. Den ältesten Rat der Perser, die es nach Griechenland zog. Schau auf die Wächter des Königshauses, das an Goldschätzen reich ist. Xerxes hat, der König selbst, Sohn des Darius, uns nach Rang und Alter ins Kabinett geholt, um Aufsicht zu führen über sein Reich. Doch jetzt denken wir an die Rückkehr des Königs und seiner goldenen Streitmacht, klopft das Herz uns im Brustkorb wie wild, weil es Schreckliches ahnt. Es fragt sich, zog nicht ganz Asien hinaus in den Krieg? Sind da nicht alle Söhne in Waffen draußen? Kein Bote zu Fuß lässt sich hier blicken. Kein Berittener in der Hauptstadt der Perser. Susa hinterließen sie schutzlos, Akbatana, und die uralten Festungen Kissiens, entblößt, seit dem Feldzug stehen ihre Mauern. Zu Pferde die einen, auf Schiffen die anderen, und viele im Fußmarsch, unendlich langsam, in dichter Ordnung, ging sie, die große Armee. Auszogen Amistres und Artaphrenes, die Generäle der Perser, Astaspes und Megabates, selbst Könige, lehenspflichtig dem einen Führer. Und sie stürmten voran, Gebieter des Heeres, die Meister im Bogenschießen, die besten Reiter, ein Anblick zum Fürchten. Und furchtbar, durch kühne Entschlusskraft, war jeder im Kampf. Athenbares zog aus, der vom Streitwagen kämpft, Masistres auch und voll Anmut Imaeus. Ein Bogenschütze, der niemals fehlt, Pharendakis. Geübt im Umgang mit Pferden, Sostanes. Andere kamen vom Nil herbei. Susiskanes, Pegastagon aus ägyptischem Stamm und Asamis, Herrscher des heiligen Memphis. Ariomardus, Gouverneur in dem uralten Theben. Und Leute, die im Sumpfdelta hausen, die Schiffe Ruderer. Gut ausgebildet. Kaum abzuschätzen, wie viele. Dann folgten die Lydier, eine verwöhnte Bande, und die Beherrscher des Festlands, angeführt von Mithrogates und vom tapferen Akteus, und Sardis an Gold reich in breiter Schwadron der Wagen, die zwei- und dreispännig fuhren, und die von Tmolos, dem heiligen Fluss, drohten. Und morgen gehört uns Griechenland. Mardon, Charybdis, standhaft im Lanzenhagel, die den Speer zu schleudern wissen, die Myser, Babylon, strotzend vor Gold, sandte sein Völkergemisch aus in reißenden Strömen. Die kühnen Bogenschützen, die Segelschiffer, Stämme, die mit dem Krummschwert kämpfen. Aus jeder Ecke Asiens rief sie der König herbei. Solche Mannschaft war es. Die Blüte Persiens, die uns verließ. Um sie bangt in Sehnsucht das Land, das sie nährte, und Gattinnen, Eltern, die Tage zählend, quälen sich durch die Zeit. Thank you. eingedrungen. Längst ist das persische Heer des großen Königs ins Nachbarland. Dort, wo das Meer verengt ist, auf Flößen zur Brücke verteut, überschritt es den Hellespont, die Furt mit dem Namen der Tochter Atamas. Einen Marschweg aus Pontons warf es als Joch auf den Nacken des Meeres. Der unbändige Herrscher der Vielvölker Asiens wirft die erstaunliche Kriegerschar, die Welt zu erobern, von zwei Seiten heran. Zu Lande ruht wie zur See sein Vertrauen auf strengen Befehlshabern, straff im Dienst des gottgleichen Mannes, des Helden, dieser Rasse, die aus dem Goldregen kommt. Flammenden Blickes, ein tödlicher Drache, mit vielen Armen und vielen Schiffen treibt er den syrischen Wagen an gegen ein Kleinvolk. Berüchtigt im Speerkampf führt er den bogengewaltigen Ares. Doch niemand ist so erprobt in Tapferkeit, lange standzuhalten dem Strom unserer Helden. Kein Deich wirft auf Dauer das Meer zurück. Keiner entgeht ihm, dem persischen Heer, denn kühn bis ins Herz sind seine Männer. Ja, von alters her hat Moira das Schicksal das letzte Wort. Den Persern befahl es, Kriege zu führen, so oft es geht, fremde Türme niederzureißen und Schlachtrossgetümmel und die Zerstörung der Städte. Hinwegzusehen lernten sie so über die Tiefen. Wenn vom Sturm aufgewühlt das Meer weithin befahrbar weiß schäumte, vertrauend nur ihren feingeflochtenen Tauen, den Schiffen kunstreich gebaut zum Übersetzen des Heeres. Der Täuschung, den Listen der Götter jedoch, wer könnte als Sterblicher dem entrinnen? Wer auf zerbrechlichem Fuß will so geschickt sein im Sprung beiseite? Verblendung, die aufscheint als beste Absicht. Den Sterblichen lockt sie zuletzt ins Netz, aus dem kein Gezappel mehr hilft. Darum quält sich mein Herz, schwarz umhüllt, wehe, aus Angst, was vom persischen Heer die Stadt demnächst hören muss. Susa, das Mächtige, all seiner Söhne beraubt, aus Furcht, wie die Stadtmauern Kissiens vom Echo der Klageweiber erfüllt, widerhallen vom dumpfen Brustschlag und vom Zerreißen der Wissenskleider. Was wehrhaft ist und in Rüstung, die auf dem Streitross und die zu Fuß, hat nun die Stadt verlassen. Ein Schwarm wilder Bienen, dem Heerführer folgend über die Berge und hinaus aufs Meer, tauschend den einen Kontinent mit dem anderen. Von Tränen durchtränkt ist das Bettzeug. Vor Sehnsucht nach Ehemann oder Sohn. Einen der Krieger, der Ungestümen hat draußen im Feld, jede persische Frau. In zärtlichem Gram um den lieben Gebieter blieb sie allein da. Ein halbes Gespann. Kommt, ihr Perser, nehmt alle Platz hier. auf den Stufen zu diesem goldenen Palast. Lasst uns Gedanken wägen. Gründliche, weise. Die Lage erfordert es. Sie ist ernst. Wie, glaubt ihr, steht es um unseren König, Xerxes, den Sohn des Darius, den Spross unserer stolzen Rasse, wie der Ahnenname besagt? Trug uns der wuchtige Bogen den Sieg ein? Hat sich die Lanze speerköpfig durchgesetzt? Doch seht nur, da kommt die Königsmutter, unsere Herrin. Ein Glanz, wie er Götter nur strahlend ins Auge sticht. Vor ihr werf ich mich nieder. Wir alle hier sind ihr in höflichen Worten den Willkommensgruß schuldig. Herrscherin du, höchste der tiefgegürteten Damen Persiens, ehrwürdige Mutter des Xerxes, heil dir, Darius Frau. Gattin warst du des Persergottes und bist die Mutter auch eines Gottes. Wenn nicht sein alter Daimon jetzt verlassen hat, unser Heer. Warum sonst wäre ich hier? Eigens hergeeilt aus dem goldgeschmückten Palast, dem Schlafgemach, das ich so lange Zeit froh mit Darius geteilt habe. Sorge frisst mir am Herzen, Freunde. Zu euch, die ihr bangt, auch um mich, will ich offen sein. Dieser Feldzug, der so viel Staub aufwirbelt, vielleicht macht er den Wohlstand, den Darius mit göttlicher Hilfe schuf, eben zunichte. Deshalb, wie nie zuvor, bin ich besorgt. Um zwei Dinge kreist mein Gedanke. Was wird aus Reichtum, den niemand beschützt? Keiner wird ihn beachten. Denen, die nichts besitzen, leuchtet der Glanz der Begüterten bald nicht mehr ein. Unser Wohlstand ist groß, keine Frage. Doch die Augen blendet erst Furcht. Und der Glanz, will ich meinen, kommt allein durch den Herrscher ins Haus. Also, Freunde, in solcher Lage ersuche ich euch um euren geschätzten Rat. Ihr Alten, von allen Persern die treuesten Diener seid ihr. Von euch erwarte ich jetzt Ideen. Gewiss doch, Herren des Landes, nicht zweimal zu sagen, braucht man uns, worin in Wort oder Tat unsere Vollmacht liegt. Nur allzu gern deiner Absicht gehorchen wir Alten. Von wem denn sonst berufen als treuer Rat? Heimgesucht werd ich von mancherlei Träumen nachts, seit mein werter Sohn das Kriegsvolk gerüstet auszog, in Schutt zu verwandeln, das Land der Ionier. Doch niemals schärfer sah ich als letzte Nacht. Ich will euch ausmalen, was. Zwei Frauen erschienen mir. Elegant ihre Kleider. Die eine in persischer Tracht, im Gewand der Dora die andere. Allein die Figur. Kein Vergleich zu den Damen unserer Breiten. An Schönheit makellos. Schwestern von gleichem Geschlecht. Nur, dass die eine in Hellas wohnte, aus Zufall, und die andere im Barbarenland. Die beiden, das sah man, hatten Streit miteinander. Da versuchte mein Sohn, der dies hörte, sie aufzuhalten. Die Keifenden beide zum Gespann schirrt er sie fest vor den Wagen und über die schönen Nacken wirft er das Joch. Doch wo die eine stolz an den Zügeln geht und endlich sich fügt, bäumt sich die andere auf, zerreißt das Geschirr mit den Händen, befreit vom Zaumzeug, wirft sie den Wagen um, streift sich vom Hals ab das Joch. Zu Boden stürzt da mein Sohn. Darius, der Vater, wird Zeuge der Peinlichkeit. Und Xerxes, kaum sieht er den Alten, reißt sich in Fetzen vom Leib das Gewand. Ein Albtraum war das. genau wie geschildert. Kaum war ich aufgewacht, ging ich die Hände zu waschen an reiner Quelle. Dann schnell zum Altar mit den Kuchen, den Räucherstäbchen, ein Opfer zu bringen dem Daimon, der uns das Unheil fortscheucht und allen, die solcher Ritus beruhigt. Da aber sah ich zum Altar des Phöbos den Adler fliehen. Der suchte Schutz. Sprachlos stand ich, Freunde, erschüttert. Denn jetzt stieß ein Falke herab. Die Flügel gespreizt, den Kopf als Ziel, zerpflückt er den Adler, hackt auf ihn ein. Der aber duckt sich nur, wehrt sich nicht, hält das Gefieder dem Feind hin. Schrecklich war, was ich sah. Und Schreckbilder malt mein Bericht. Denn ihr wisst ja, mein Sohn geht es gut aus, wird viel bewundert werden. Misslingt es jedoch, ist er dem Staat keine Rechenschaft schuldig. Kehrt er selbst nur heil wieder, die Herrschaft behält er, wie eh und je. Was, Landesmutter, auch immer uns einfällt dazu, du sollst nicht verstört sein. Noch sollst du Hoffnung schöpfen zu viel. Sieht sie auch böse aus, deine Vision. Begegne den Göttern mit Ehrfurcht. Flehe sie an, es abzuwenden, das Unheil. Bitte für dich, deine Kinder, das Reich und wen immer du lieb hast hier. Dann bring ein Trankopfer dar. Für die Erde und jene, die von uns gingen. Sei klug, mit dem Gatten versöhn dich, Darius, den du im Traum gesehen hast. Er soll von da unten Gutes nur senden ans Tageslicht, dir und dem Sohn, und das andere soll er begraben im Erdreich, dass es im Dunkel bleibt, lange Zeit. Dies, von Einsicht diktiert, rate ich dir. Wenn wir, was du an Vorzeichen sahst, richtig gedeutet haben, geht für dich alles gut aus. So oder so oder so. In bester Absicht, gewiss, hast du, erster Deuter meines verwirrten Traums, diesen Spruch erteilt, meinem Sohn wie dem Königshaus. Mag es geschehen, das Gute. Alles, wie du geraten hast, will ich, zurückgekehrt in den Palast, den Göttern erweisen. Unter der Erde den Lieben. Nur eins noch, Freunde. Wo um Himmels Willen liegt dieses Athen? Fern, fern, im Westen. Dort, wo Helios, unser aller Herr, die Sonne versinkt. Und mein Sohn ausgerechnet greift nach so einer Stadt. So ist es. Ganz Griechenland wäre unser, hätten wir diese besetzt. Zählt deren Streitmacht denn wirklich so viele Männer? Dort steht ein Heer. Das hat schon den Medern schweres Unheil gebracht. Und was hat es sonst noch zu bieten, das Land? Sind die da reich? Silber, das ist ihr Bodenschatz. Davon birgt ihre Erde mehr als genug. Sind ihnen Pfeile bekannt? Verstehen sie den Bogen zu führen, geschickt? Das nicht. Doch haben sie Lanzen im Nahkampf und tragen Schilde. Und wer kommandiert sie? Wer gibt ihm her die Befehle? Niemandem untertan sind sie. Weder als Sklaven noch als Vasallen. Wie wollen sie standhalten dann dem Gegner, der in ihr Land drängt? So wie damals, als sie zermalmten Darius, großes und stolzes Heer. Den Eltern der Krieger viel Kummer bringt es. Dein trauriges Wort. Gleich weißt du mehr, so scheint mir. Die ganze untrügliche Wahrheit, denn dort kommt ein Mann her, dem Gang nach ein Perser, der bringt uns die letzte Nachricht. Sie mag uns gefallen oder auch nicht. Grausam, ihr Städte Asiens. Grausam, Land der Perser. Du stattlicher Hafen des Reichtums. Mit einem Hammerschlag ist das alles zerstört. Wohlstand, die Blüte Persiens zertrampelt, verwelkt. Schrecklich ist es, als Erster den Schrecken zu melden. Ihr Perser, wer nimmt mir das ab? Hier ist es, das ganze Unglück. Vernichtend geschlagen ist das Heer der Barbaren. Qualen. Oh, Unheil. Qualen. Alles so schneidend, so frisch. Los doch, ihr Perser, jetzt weint, ihr habt es gehört. Das Elend ist da. Zugrunde jämmerlich ging die Kriegsmacht ganz. Ich allein, unverhofft, muss den Tag der Heimkehr erleben. Ach, Leben. Zu lang erscheint es uns Alten nun, die wir in hohem Alter noch hören müssen von so viel Leid. Nicht nach anderer Wort erzähle ich, nein. Ich war wirklich dabei. Mit eigenen Augen sah ich das ganze Ausmaß des Übels. Wehe uns. Wehe. Vergeblich war er, der stolze Heerzug aus Asien fort, der Schlachtung entgegen, ins feindliche Hellas. Voll von Leichen, im Kampf Gefallener ist die Küste bei Salamis, der ganze Uferstreifen und das umliegende Land. Wehe uns, wehe. Du willst uns sagen, vom Meer zerschunden, dort treiben, unter Trümmern, die Leiber der Unsern in ihren Mänteln, wie Strandgut. Ja, denn die Bogen hielten nicht stand. Das Heer ging zugrunde, vom Rammsporn besiegt, im Kampf, Schiff gegen Schiff. Laut heraus. Schreit es laut heraus. Welches Unheil den Persern geschah, die so vernichtet wurden. Trauert um den totalen Untergang der Armee. Nicht so sehr hasst das Ohr, wie den Namen zu hören. Wie mir schwarz wird vor Augen, denke ich an Athen. Furchtbar, ja, ist Athen jedem Feind. Ewig von nun an bleibt im Gedächtnis, wie viele Perserinnen die eine Stadt männerlos macht. Für nichts. Schweigend hab ich und lange Zeit zugehört, wie gelähmt von Leid. Dies, unser Elend, ist mehr, als sich aushalten lässt, größer als alle Fragen. Doch Not muss ertragen lernen, der Mensch kommt sie von Göttern gesandt. Reiß dich zusammen also, auch wenn du stöhnst vor Schmerzen, sprich aus. Was weißt du noch? Enthüll uns die ganze Summe des Unglücks. Berichte, wer ist dort, der nicht tot ist? Wer von den Heerführern ist zu beklagen? Wer den Kommandostab haltend verließ seinen Posten, tödlich getroffen? Xerxes lebt. Der sieht noch das Sonnenlicht. Ein Lichtblick ist, was du sagst für mein Haus. In die düstere Nacht. Einen Glücksstrahl bringt es. Artembares jedoch. Kommandeur über 10.000 Reiter zerschellte vor Sileneiai an den Klippen. Tadakes ist der Kiliarch. Vom Speer durchbohrt, ging mit letztem Sprung über Bord. Tenagon, Hauptmann der Baktrier, aus altem Geschlecht, treibt um die Insel des Ajas in schäumender See. Lilaios, Arsames und auch Argestes stoßen die Stirn sich am rauen Fels vor jener Insel, die Brutplatz der Tauben ist. Die von den Quellen des Nils aus Ägypten kamen, Arcteus, Adeus, Parnuchus, der mächtige Schutzherr, von Bord gefegt wurden sie, alle aus einem Schiff. Matalus von Krysa, Chef über 10.000 Mann, Führer der schwarzen Reitertruppen, ist tot, sein zottiger Keilbart blutgetränkt. Purpur gefärbt nun sein massiger Leib. Arabus, auch der Magier, starb. Artabes, der Baktra, jetzt sind sie Siedler im Ödland. Amistris auch. Amphistreus, der mit dem schweren Speer. Ariomardus, der Kühne. Sein Tod wird Trauer bringen nach Sardes. Seisames, der Mysier. Charybdis, Flottenchef über 5x50 Trieren aus Lyrna. Ein schöner Mann, vom Tod angefasst, jetzt alles andere als schön. Syenesis, Gouverneur der Kilikier, der die Feinde das Fürchten lehrte, fand dort ein glorreiches Ende. Dies sind die Führer, die mein Bericht namentlich nennt. Dies ist der Verlust. Doch es ist erst der Anfang. Weh uns! Was ich da höre, setzt allem die Krone auf. Schlimmstes Unheil. Schmach uns Persern bringt das. Grund für den Klageruf. Schrill! Wie war das noch? Sag es mir, frei heraus. Wie viele Schiffe standen auf griechischer Seite, dass sie den Kampf mit dem Perser hier wagten? Überlegen an Zahl? Gewiss. Hätten mit unserer Flotte siegen müssen, wir, die Barbaren. Wo doch die Griechen nur 300 Schiffe stellten zur Schlacht. Weitere 10 als Reserve. Doch Xerxes, das weiß ich, bot mehr als 1000 auf. Dazu 207 besonders schnelle. Soweit die Rechnung. Glaubst du, das war's, weshalb wir verloren? Nein. Ein Daimon drückte die Waagschale nieder mit ungleichem Maß. Unser Heer ging zugrunde. Die Götter schützten die Stadt der Pallas. In Athen heißt das, ging kein einziger Ziegel zu Bruch? Ja, denn solange es Männer gibt, ist ihr Wall uneinnehmbar. Der Beginn der Flottenschlacht aber, wie war der? Berichte, wer unternahm den Vorstoß? Die Griechen oder mein Sohn, der so stolz war auf seine zahlreichen Schiffe? Herrin, es war eine rächende Macht. Irgendein zorniger Daimon. Wer weiß woher, der uns den Fußtritt zum Untergang gab. Ein Grieche kam aus dem Athener her zu Xerxes und teilte ihm mit, bei Anbruch der Nacht würden die Griechen ihre Stellung verlassen, heimlich die Ruderbänke besetzend, einige hier, einige dort, wollten ihr Leben sie retten durch Flucht. Und Xerxes, kaum informiert, keine Ahnung von der Griechenlist, taub gegen die Bosheit der Götter, sofort den Flottenführern gab er Befehl, sobald sich die Sonne zurückzieht mit letztem Strahl, sobald dunkel den Himmel umfasst, sollt ihr die Kiele richten der Schiffe, in Dreierreihen euch ordnen, so wird der Ausweg blockiert, die letzte meerumrauschte Passage. Der Rest jedoch bezieht um die Insel des Ajas Stellung im Kreis. Entkommen sie dennoch, die Griechen, auf heimlichen Hinterwegen, büßt, das verspreche ich euch, jeder Befehlshaber mit seinem Kopf. Das, selbstgewiss, war sein Plan. Weit ab von göttlicher Taktik. Gehorsam vor allem, befehlsgewohnt, ging die Mannschaft ans Essen. Jeder der Ruderer achtete darauf, dass sein Ruder im Ruderpflock hing. Kaum war die Sonne verschwunden, die Nacht noch jung, da gingen an Bord alle Ruderer und die Männer in Waffen. Auf jeder Galeere, Reihe für Reihe, schrie man sich aufmunternd zu, so hielt man den Kurs, wie befohlen. Die ganze Nacht durch, so lang wie ein Leben, galt der Befehl, rudert. Quer durch die Meerenge, vorwärts, nur vorwärts. die Dämmerung. Nichts von Flucht bei den Griechen drüben. Doch kaum hatte auf Schimmeln der Tag sich aufgebäumt, strahlend tönte von dort her Triumphgeschrei und von allen Inselfelsen das Echo. Angst ergriff, hinters Licht geführt die Barbaren, denn nicht zum Rückzug stimmten die Griechen das Kriegslied an, den Päan, sondern als Männer, die zum Angriff sich rüsten, entschlossen. Den Lärm übertönten Trompeten, sofort auf Kommando tauchten die Ruder alle im gleichen Takt in die schäumenden Wasser und schon war die Streitmacht in Sicht. Voran ging der rechte Flügel, straff angeführt, in geordnetem Vormarsch. Nach ihm folgte das Gros der Flotte und schon traf ein Zuruf das Ohr: Söhne der Griechen, befreit unser Heimatland, befreit Weib und Kind, die heiligen Tempel der Väter, die Ahnengräber, alles steht auf dem Spiel. Da erst waren auch wir soweit. Tumult. Jetzt wurde Persisch geredet, kein Zögern mehr. Schiff gegen Schiff warf sich mit erzendem Schnabel. Ein Grieche fing an, riss die Verzierung vom Steuerbord eines Phöniziers. Jeder lenkte sein Schiff gezielt auf ein Schiff aus den Reihen des Gegners. Zuerst hielt das Perserheer stand, doch als die Schiffe zuhauf in der Enge einander kaum helfen konnten und mancher Rammsporn die eigenen traf, kamen die Ruderreihen ins Wanken. Die Griechen, flink und berechnend, kreisten uns ein, bohrten sich in unsere Seiten, unsere Schiffe. Rumpfüber kenterten kläglich, kaum sah man das Meer noch. So viele Trümmer deckten die Wasserfläche ringsum. Überall Schiffswracks, blutige Leiber, bevölkert von Toten, unserem. War bald die Küste und jedes Felsenriff. Für den Rest der Flotte hieß es in wirrer Flucht: Fort, nur fort. Doch als wären wir Thunfisch, ein Schwarm in Panik, hieb mit den Rudern, mit zerbrochenen Planken der Feind auf uns ein. Wehgeschrei lief, Geheul wie Schauer über die Wellen, bis die Nacht diese Szenen verschluckte. 10 Tage reichen nicht aus, wollte ich dir alles berichten, wie du es verlangst. Nur dies merkt euch gut. Niemals starben an einem einzigen Tag so viele Menschen in so kurzer Zeit. Weh uns! Von Übeln eine Brandung brach über die Perser herein, über all die Barbarenstämme ein Schwall. Und glaub mir, kaum ist die Hälfte der Leiden damit benannt. Ein zweiter Schicksalsschlag traf uns, viel härter als alles, was uns zuvor widerfuhr. An Wucht weitaus größer. Welches Missgeschick könnte dies überbieten? Schnell, sag es. Was stieß noch Schlimmeres dem Heer zu dort? Was drückt noch tiefer als all das geschilderte Leid? Gerade die Besten der Perser, die aus den edlen Geschlechtern, die allerkühnsten, dem König in besonderer Treue ergeben, fanden den schändlichsten Tod, schmachvoll dahingerafft. Schwindel erfasst mich bei dieser jüngsten Nachricht. Auf welche Weise, sagst du, kamen sie um? Da liegt eine Insel vor Salamis. Klein, ein gefährlicher Ankerplatz. Nur Pan geht, der reigenliebende Gott, dort am Steilufer um. Dahin zurück, auf Xerxes Befehl, zogen sich die Verschonten. Hätten sich Feinde schiffbrüchig retten wollen an diesen Strand, wären sie leichte Beute gewesen. Kurzerhand abgeschlachtet. Die eigenen Leute jedoch mochten dort sicher an Land gehen. Doch der Plan ging nicht auf. Kaum hatten die Götter den Griechen in der Seeschlacht den Sieg zugespielt, noch am selben Tag glitten die über Bord in erzener Rüstung, die Insel umzingelnd so dicht, dass kein Ausbruch mehr möglich war uns, den Persern. Im Steinhagel fielen, von Pfeilen durchbohrt, die ersten Toten zuhauf, dann der Schlachtruf, und auf einmal stürmten die Griechen los und hieben auf Arme ein, Beine in Stücke zerhackend. die Leiber, bis alles Leben vernichtet war. Xerxes, beim Anblick des Abgrunds, stöhnte laut auf. Sein Thronsitz, von dem er das Heer überblickte, stand auf dem Steilfelsen oben. Gepeinigt schrie er. Laut heulend zerriss er den Umhang des Feldherrn, gab dann noch Order dem Fußheer und stürzte dann selbst kopflos davon. Dies ist der zweite Schlag, der dein Leiden verschlimmert, die Schmerzen ohnehin groß. Grässlicher Daimon, du hast den Persern die Sinne vernebelt. Rache dem stolzen Athen, schwor mein Sohn. Jetzt fiel sie zurück auf ihn selbst, sein Barbarenheer, das schon einmal besiegt war, damals bei Marathon. Dafür Vergeltung wollte mein Sohn und hat nichts erreicht. Nichts als neue, unermessliche Leiden. Doch sag mir, was ist mit den Schiffen, die unzerstört blieben? Wo waren sie, als du aufbrachst? Was weißt du davon Genaues? Jedes der Schiffe, noch halbwegs heil, sah zu, dass es fortkam, in wirrer Flucht, je nach Fahrtwind. Was vom Fußvolk übrig blieb, zog sich zurück nach Böotien. Dort kamen die einen vor Durst um, dicht bei den Wasserlöchern. Die anderen, in Atemnot, ausgepumpt, schlugen sich durch bis nach Phokien, zu den Doren, zum Golf von Melis, wo das Land fruchtbar ist, vom Spercheios bewässert. Dann nahm uns Achaia auf, seine Erde, und halb verhungert irrten wir durch Thessaliens Städte. Dort starben viele an Hunger und Durst, hin und her gerissen von beiden Übeln. Weiter ging's nach Magnesia, durchs Makedonierland bis zur Furt des Axios, dann fort durch das sumpfige Dickicht am Bolbesee, hinauf zum Pangaios, ins Land der Edonia. In dieser Nacht brachte ein Gott viel zu früh Winter. Der heilige Strymon fror zu in voller Breite. Mancher, den Göttern nie hörig, wurde da weich und flehte Himmel und Erde an, demütig plötzlich auf Knien. Kaum war es fertig, das Heer mit dem heißen Gebet, da begann der riskante Marsch übers Eis. Doch nur wer vor Morgen den Strom überquerte, ist noch am Leben. Denn Sonne brannte mit flammendem Strahl auf das Eis, bis sie schmolz, die Passage. Die Perser in Haufen brachen sie ein. Glücklich, wer sofort tot war. Die Überlebten, wenige, schlichen durch Thrakien, entkräftet, in größter Mühsal, mehr tot als lebendig, und erreichten die Heimat. Trauern nur kann jetzt die Stadt der Perser. Trauern um ihre Jugend. Dies ist die Wahrheit. Manches blieb ungesagt, was an Übeln auf uns herabgeschleudert hat, dieser Gott. Thank you. grausamer Daimon. Mit voller Wucht hast du dich uns, dem Perservolk, in den Nacken gesetzt. Weh mir. Am Boden zerstört. Das ganze Heer ist vernichtet. Dies war der Traum nachts, deutlich vorauszusehen, alles Unheil. Wie man sich täuschen kann. Irreführend war eure Deutung. Dennoch, wie ihr es empfohlen habt, will ich die Götter anflehen. Gleich hole ich die Opfergaben für die Erde und unsere Toten aus dem Palast. Zu spät. Ich weiß. Denn das Unheil, das eintrat, ist Vergangenheit. Mag sein, dass die Zukunft Besseres bringt. Ihr aber steht uns mit gutem Rat bei, jetzt, wo ihr alles wisst. Wenn mein Sohn hier erscheint, bevor ich zurück bin, tröstet ihn. Sprecht ihm gut zu. Geleitet ihn zum Palast. Dass er sein Leid nicht noch größer macht, als es ohnehin ist. O Zeus, großer König, nun, da das Heer der völkerreichen, starrsinnigen Perser vernichtet liegt, hast du in schwarze Trauer gehüllt, Susa, die Stadt und Akbatana. Viele der Frauen von Schmerz gepackt, zerreißen den Schleier mit zarter Hand, Tränen. Durchnässen das Kleid, das die Brüste bedeckt. Persische Gattinnen klagen mit heller Stimme vor Sehnsucht um ihren frisch Vermählten. Brach liegt das Ehebett mit den weichen Decken. Eben erst hatten die Jungen dort ihren Spaß, jetzt weinen sie bitterlich und kein Trost ist da. Auch ich kann untröstlich nur jammern um das Los der Verschollenen dort. Ganz Asien trauert zu dieser Stunde, ein weithin entvölkertes Land. Xerxes führte uns wehe, Xerxes hat uns ins Nichts geführt. Xerxes hat unklug alles mit seinen Schiffen zunichte gemacht. Warum nur konnte Darius einst sein Volk so weitsichtig führen? Unter den Bogenschützen der Erste, den Leuten von Susa, ein wahrer Herr. Seemacht und Landmacht, beide sind im Verband der Flotte der Dunklen mit vollen Segeln dahin. Wehe. Auf Schiffen starben sie, wehe. Von Schiffen des Feindes gerammt durch die Hände der Griechen. König selbst, wie wir hörten, überlebte nur knapp auf der Flucht, kreuz und quer auf gefrorenen Pfaden durch Thrakiens Weiten irrend. Und jene, ach, Opfer des ersten Schlags, ließ man zurück, notgedrungen, weh um Kichraias Küsten treibend. Stöhne nur, knirsch mit den Zähnen, bis es zum Himmel schreit, unser Leid. Erhebe die Stimme vor Schmerz im lautesten Klagegesang. Verschlungen vom Mahlstrom wurden sie, abgenagt von der stimmlosen Brut, weh der unruhigen See bis auf die Knochen. Das Haus betrauert den Hüter, die Eltern der Söhne beraubt, uralt jetzt ihr Schicksal, seit sie es kennen in vollem Maß. Von nun an in Asien wird keiner mehr der persischen Ordnung gehorchen. Nicht mehr entrichtet wird aus Respekt der Tribut dem Gebieter. Keiner wirft sich mehr in den Staub, um der Weisung zu hören des Königs. Zu Ende ging sie des Herrschers Macht. Niemand wird jetzt mehr die Zunge hüten. Das Volk, wenn kein Joch mehr drückt, wird man es meckern hören befreit. Denn fern von hier birgt, von Meer umspült, die Insel des Aias in der Erde, was einmal Persien war. Jeder, der jemals Leid erlebte, weiß es, Freunde. Je mehr auf ihn einstürmt an Übeln, umso schwärzer sieht er die Welt. Kaum aber lässt ihn der Daimon in Frieden, schon glaubt er, es müsse ewig ihn tragen auf seiner Welle das Glück. So steht es um mich. Alle Schrecken, die ich vor Augen habe, sind mir von Göttern gesandt. Was da dröhnt in den Ohren, hat von Jubel nichts mehr. Bestürzt bin ich. Nur noch bestürzt. Darum noch einmal trieb es mich her aus dem Königspalast. Nicht hoch auf dem Wagen, schmucklos, ohne den alten Pomp, tret ich vor euch und bringe ein Sühneopfer dem Vater meines Sohnes. Die Spenden, mit der man die Toten besänftigt. Von einer Kuh unberührt süße Milch und den hellen Honig, den Tau, wie ihn Bienen aus Blüten saugen. Und frisches Wasser aus jungfräulicher Quelle geschöpft. Und dann diesen Trank unvermischt, Saft von dem alten Weinstock aus wildem Samen. Dazu noch im üppigen Blattwerk gereift, die würzige Frucht des blonden Olivenbaums. Und Kränze, geflochten aus Blumen, den Kindern der Erde, die uns so reichlich beschenkt. Kommt jetzt, Freunde, stimmt den Gesang an. Ich will derweil opfern den Toten. Ruft ihn, den Daimon des großen Darius. Dies hier, den Göttern der Unterwelt, will ich bringen als Gabe, dass es die Erde aufnimmt und trinkt. Königsmutter, von allen Persern verehrt, bring diese Spenden hinab ins Erdreich zu den Wohnungen unten. Wir aber wollen mit ernstem Gesang beschwören die Seelenführer. Sie mögen uns gnädig sein, tief in der Erde. Bitte, ihr reinen Daimonen der Unterwelt, Gaia. Hermes, du Herrscher der Toten, sendet von unten herauf die Seelen zu uns ans Tageslicht. Wenn es ein Mittel gibt gegen das Leid, er allein unter all den Toten wüsste, wie man uns hilft. Versteht er mich denn? Unser seliger, gottgleicher König, wie ich hier stotternd in Barbarensprache mich winde, in düsterer, traurig machender Rede, oder muss ich laut kreischend herausschreien, das ganze Elend, dass es tief eindringt ins Erdreich? Hört mich da unten denn einer? O Gaia, Erdmutter, und ihr anderen, Beherrscher der Tiefen, euch flehe ich an. Erlaubt ihm, dem ruhmreichen Schatten, dem Gott der Perser, den Susa gebar, er möge sein Haus verlassen. Schickt ihn herauf zu uns, den Heron. Keinen größeren hat persische Erde jemals im Grab bedeckt. Lieb ist der Mann uns, teuer sein Hügelgrab, ans Herz wuchs, der da begraben liegt uns. Aidoneus, o Aidoneus, du, der ans Licht führt die Schatten, schick ihn herauf zu uns. unseren einzigen Herrn, den Darius. Er hätte niemals sein Volk ruiniert, aus Verblendung, in sinnlosem Krieg. Göttlicher Ratgeber hieß er im Volksmund. Und göttlich war, was er riet für war, seit er das Heer in die Obhut nahm. Ach. König, du, alter Herr, komm herauf. Steig auf den Grabhügel. Komm herauf. In Sandalen, safran gefärbt, schreite aus. Lass sie erstrahlen, die Helmzier der königlichen Tiara. Vater Darius, fürsorglicher du, ach. Hören sollst du von Leid, Unerhörtem. Herr unseres Herrn, erscheine. Stygisches Dunkel umfängt uns, seit uns die Jugend des Landes restlos dahinging. Komm! Vater Darius, fürsorglicher du, ach, weh uns, wehe. Du von den Freunden beweint, im Tod. Wie ist das alles gekommen, o König? König, warum dieses zweifache Leid? Zerstört die drei Ruderschiffe, alles vernichtet. Die ganze Flotte ist hin, ist dahin. Thank you. treuesten ihr. Gefährten aus früher Jugend, persische Greise. An welcher Krankheit krankt sie, die Stadt? Die Erde stöhnt, vom Stampfen aufgewühlt ist der Boden. Die Gattin sehe ich am Grabrand und es weckt mich Alarm. Auch wenn sie mir recht ist, die Opfergabe dankbar empfangen. Ihr aber steht dort am Grab klagend, mit lautem Geschrei weckt ihr die Geister der Toten auf, ruft und beschwört mich. Doch der Weg herauf ist beschwerlich, das werdet ihr einsehen. Ungern geben die Erdgötter her, was sie einmal besitzen. Durchgesetzt habe ich mich dennoch, der Herrscher. Da bin ich. Beeil dich also, man soll mir nicht übel nehmen, die Zeit hier. Was gibt es, so Unerhörtes? Was ist den Persern geschehen? Ich wage kaum, dich mit Augen anzusehen. Dir zu erwidern schäme ich mich. So groß ist die Ehrfurcht vor dir. Schon gut. Ich kam von den Klagen gerufen herauf zu dir aus dunkelstem Erdreich. Mach jetzt nicht viele Worte. Sprich, erzähl, was dich drückt. Gründlich und ohne Scheu. Ich wage kaum, dir gehorsam zu sein. Dir zu erwidern schäme ich mich. So schwer ist das Schwerste zu sagen, den Lieben. Schon gut, wenn Ehrfurcht dich fesselt. Wie ist es mit dir? Edle Frau, die mein Lager teilte, Lebensgefährtin, willst du den Tränenfluss unterdrückend mir Auskunft geben, was war? Den Sterblichen zugeteilt ist ihr Leid, jedem sein Maß. Zu Wasser, wir wissen es, und zu Lande, je länger sie leben, kommt das Verderben über sie. Schon weil sie sterblich sind. Ach du, vom Glück bevorzugt, jeden Sterblichen überragend, solange du im Sonnenlicht gingst. War dir das Leben nicht leicht? Beneidet von allen, den Persern ein Gott. Lass dich nur preisen. Du hast es hinter dir. Dir blieb erspart dieser Abgrund von Elend. Die volle Wahrheit. Darius? Frei heraus, willst du hören? Hier ist sie. Vernichtet auf einen Schlag ist die persische Macht. Wie das? Brach die Pest etwa aus? Riss Aufruhr den Staat entzwei? Weder noch. Unser Heer ging zugrunde vor den Toren Athens. Wer von den Jungs hat den Feldzug geführt? Sag mir das. Xerxes, der Unbeherrschte. Den ganzen Kontinent gab er preis. Zu Lande? Zur See? Wie ist ihm das Wagnis missglückt? So und so. An beiden Fronten verdoppelt kämpfte das Heer. Das riesige Landheer? Wie kam es hinüber an so entferntes Ufer? Indem er den Hellespont überbrückte, erfinderisch wie er war. Was sagst du? Der Sprung übern Bosporus, der gelang ihm? So ist es. Ein Daimon, scheint mir, griff ihm dabei unter die Arme. Wer? Ein Daimon nur kann den Verstand so sehr trüben. Was herauskommt dabei, hat man gesehen. Und was geschah daraufhin? Dass euch klagen lässt um sie alle? Erst ging die Flotte unter, dann ohne Rückendeckung das Fußheer. Die ganze Mannschaft, demnach fiel zum Opfer den Speeren? So ist es. Ganz Susa klagt jetzt, verlassen, in seiner Ohnmacht. Weh uns. Die ganze Schutzmacht, alle Verteidigung ist verspielt. Das Volk der Baktrier. Alle ausgelöscht. Bis zum letzten Mann. Unglücklicher. Vergeudet die Brudervölker die Blüte der Jugend. Einige leben noch, heißt es. Xerxes, vereinsamt, sei unterwegs. Wie denn? Sein Los ist noch offen? Er konnte entkommen? Über die Brücke, die sie verbindet, die beiden Länder. Hat er das Festland erreicht, diesseits? Gerettet? Ganz sicher? Verbirgt es die Nachricht. Jawohl. Kein Grund, dran zu zweifeln. Wehe. So schnell in Erfüllung ging das Orakel. An meinem Sohn hat er sich ausgetobt, Zeus mit der Götterfaust. Und ich glaubte, sie schenkten uns Aufschub, die Herrlichen. Noch eine letzte Frist. Doch so ist es. Wer fällt, überhastet, den stoßen die Götter. Ein Schwall von Übeln, das sehe ich, bricht über die Lieben herein. Mein eigener Sohn, blindlings, hat dies mit Hochmut verschuldet. Dreist wie er war, den Lauf des Hellespont, den heiligen Bosporus zu bezwingen, gedachte er, wie man Sklaven ins Joch schließt. Eine Straße wie keine jemals, aus erzenen Fesseln ließ er verlegen. Für sein Heer einen Damm, dass es breit aufmarschiere nach drüben. Ein Sterblicher. An den Göttern vorbei wollte er herrschen. Rücksichtslos gegen Poseidon selbst. War das nicht Wahnsinn, der ihn umarmt hielt, den Sohn? Jetzt fällt, den ich mühsam schuf, unser Reichtum in Räuberhand, Beute dem Ersten, der danach greift. Verleitet hat schlechter Umgang ihn. Xerxes. Sein Ehrgeiz auch. Immer im Ohr lagen sie ihm mit: Dein Vater, das war ein Mann. Mit dem Speer reich gemacht hat er die Seinen. Du aber spielst nur den Krieger daheim, lebst vom Ersparten, vermehrst nichts. Bis sie ihn weichgekocht hatten, üble Berater mit ihrem Gespött, da beschloss er den Feldzug. Und Griechenland war das Ziel. So brachte er fertig, was im Gedächtnis brennt, jetzt und für immer. Niemals ist Susa tiefer gesunken. Seit Zeus der Gebieter die Macht uns gab über Asien, das Mandat über sämtliche Herden. Zuerst herrschte Medos, der baute das Heer auf, der Gründer. Dann kam sein Sohn, der das Reich befestigte, getreu seinem Plan. Der dritte war Kyros. Als Glückskind bestieg er den Thron. Frieden dem Volk brachte er. Die Lyder gewann er, die Phryger. Danach trat Ionien, wenn auch gezwungen, dem Bund bei. Nicht böse sein konnten die Götter ihm, der so weitsichtig war. Sein Sohn dann als Vierter lenkte das Heer. Fünfter war Mardus, für Thron und Vaterland eine Schande. Artaphrenes, dem Edlen, gelang's im Palast, ihn zu schlachten, dank guter Freunde mit List. Maraphis kam an die Macht so, dann folgte ihm Artaphrenes. Auch ich zog das Los, das mir lieb war. Und oft führte ich Kriege mit Truppen zahlreich. Doch nie lud ich Übel dem Staat auf. Nur Xerxes, neu an der Spitze, wollte es anders, wie alle Jugend. Missachtet hat er sie, meine Weisungen. Macht euch das klar, Gefährten aus alter Zeit ihr, keiner der Reichsverwalter. Keiner aus unseren Reihen hat so viel Elend verschuldet wie dieser eine. Was nun, Dareius, o König? Was folgt aus dem, was du uns sagst? Was bleibt nach all dem, uns, dem Volk der Perser, zu tun? Niemals bricht Kriege vom Zorn gegen Griechenland. Auch wenn das Mederheer 100-mal stärker wäre. Vorsicht! Die Erde selbst steht den Griechen im Kampf bei. Wovon sprichst du? Was heißt das? Sie steht ihnen bei. Mit Hunger, schlägt sie jeden Feind, schöpft ab die Überzahl. Die Besten doch schickten wir. Elite, bewaffnet wie keiner. Nicht mal der Rest. Das geschlagene Heer dort in Hellas schafft es zurück in die Heimat, ans schützende Ufer. Heißt das, den Hellespont überquerend, das Perserheer wird nie mehr wiederkehren aus Europa? Wenige nur, wenn man dem Götterspruch Glauben schenkt. Soweit wir zurücksahen, nicht wahr? Traf das Orakel ja ein. Alles bisher trat ein. Nicht dieses nur und jenes dort nicht. Jetzt, wie es aussieht, lässt er von falscher Hoffnung verführt Teile der Truppen in Hellas zurück. Dort, wo Asopos mit reichen Fluten die Ebene tränkt und sie fruchtbar macht, die böotische Erde. Das Schlimmste steht ihnen dort erst bevor. Die Vergeltung. Rache für Hochmut und Frevel für die Kränkung der Götter. Denn in Hellas, sofort nach dem Überfall, hatten sie böse gewütet. Mit Schändung von Götterbildern und Tempelbrand. Altäre wurden verwüstet. Die Statuen der Daimonen kopfüber von den Sockeln gestürzt, zertrümmert mit roher Gewalt. So viele übelbringend werden sie schlucken müssen, so viele. Wenn nicht noch mehr. Es wird reichlich geben für alle. Noch ist die Quelle nicht trocken, noch sprudelt sie Überfluss. Und ein gewaltiges Blutbad wird kommen. Dort, bei Plataiai, ein Gemetzel von Dora-Lanzen, das bis ins dritte Glied stimmlos die Toten uns anklagen werden mit ihrem Anblick. Seid gewarnt, so tief fällt, wer sich zu hoch hinaufschraubt. Denn der Hochmut geht seine Saat auf, bringt höchste Erträge an reiner Verblendung, die man bald erntet in Tränen. Merkt euch das gut. Solche Strafen gibt es für solche Taten. Denkt an Griechenland, an Athen, dass nicht einer von euch je so weit geht, den Daimon gering zu achten, der ihm da lächelt, nur weil er mehr will, voll Gier nach erzwungenem Glück. Zeus, denkt daran, ist ein großer Erzieher. Mit schwerer Faust rückt er den Schädel zurecht. Mein Sohn ist gewarnt jetzt durch Gottes Stimme. Deshalb ihr, setzt ihm zu mit Vernunft. Sagt ihm, ihr braucht einen weisen Führer. Er soll sich besinnen, dass nicht die Götter verletzt ihn bestrafen für neue Frechheit. Du aber, Mutter des Xerxes, ehrwürdige Alte, geh nun zurück zum Palast, sieh dein schönstes Kleid an, passend zum Anlass, und mach dich bereit, ihn zu treffen, den Sohn. Besänftige ihn, wenn er rasend vor Schmerz seinen Mantel in Fetzen reißt. Sprich ihm gut zu. Dich versteht er. Deine freundliche Stimme beruhigt ihn. Die einzige, denke ich, die er jetzt noch erträgt. Ich aber ziehe mich zurück ins Erdendunkel, ins Schattenreich. Lebt wohl, ihr Alten, freut euch selbst noch in tiefstem Leid des Tages, solange ihr könnt. Den Toten nützt Reichtum nichts. trauer nur, kann ich, nach allem, was war. Was demnächst uns, den Barbaren, noch zustößt an bitterem Unglück. Oh, Daimon, was überschwemmt mich da? Welches Meer an Leid? Und welche Schande erst, wenn ich hören muss, wie der Sohn herumläuft, in Fetzen. Kaum noch er selbst. Fort. Ich muss fort. Schmücken will ich mich. Festlich entgegengehen ihm, dem Sohn. Nein, nicht verlassen sein soll das Liebste mir. Jetzt, in der Not. Weh uns, wie lebten wir glücklich. Gesetze gebend der blühenden Stadt. Solang unser alter und mächtiger König weise regierte im Kampf unbesiegt. Solange Darius der Göttergleiche das Land beherrschte. Ruhmreiche Feldzüge lagen dahinter uns. Zivile Behörden wie Festungstürme sorgten für Ordnung im Staat und aus den Kriegen die Männer kehrten gestärkt zurück, ungebeugt in ihr wohnliches Haus. Und wie viele Städte er anschloss, ohne den Halys zu überqueren jemals, ohne je aufzubrechen vom eigenen Heer. Etwa die Städte der Acheloiden, dort am Strimonischen Meer, unweit der Siedlungen jener Thrakier. Und überall auf dem Festland von stattlichen Mauern umgeben, waren ihm Städte hörig als ihrem Herrn. Jene auch, die ihrer Lage sich rühmen zu beiden Seiten von Helles Strom. Dort an der Bucht der Propontis, an der Mündung des Schwarzen Meers. Ferner die Inseln, umbrandet von Gischt, dem Land vorgelagert der Heimat. Samos, bepflanzt mit Olivenbäumen. Perlen wie Lesbos, Chios, Paros und Naxos und Mykonos und daneben Andros, der sich an Tenos schließt. Und weiter erstreckte sich seine Macht bis hin zu den Inseln auf halbem Weg zwischen den Kontinenten. Nach Lemnos, Wohnstatt des Ikaros, nach Rhodos, nach Knidos und über die Städte Kypriens hin bis nach Paphos, Soloi, Salamis. Dass nun der Grund ist für all unsere Klagen. Sein Wille gebot über viele Gemeinden, über die reichen Städte, die eng bewohnten der Griechen, dort im ionischen Land. Auf sein Kommando hörte die Streitmacht der Bundesgenossen aus jeder Nation. Nunmehr jedoch, überwältigt im Seekrieg, bleibt nur das Auferlegte uns von den Göttern zu tragen. Schrecklich! Vom Schicksal zerzaust zieht mich! Das nackte Elend. War das vorauszusehen? Nie und nimmer. Kein Wink, der mir half. Grausamer Daimon, so trampelst du auf uns den Persern herum. Was kommt als nächstes? Mir wanken die Knie, wenn ich euch sehe. Ein Haufen alter Männer. Als Zeus. Kurzen Prozess mit mir hättest du machen sollen. Längst wie die anderen wär ich krepiert. Wehe, o König, unser stattliches Heer. Weh um das Ansehen persischer Macht. Den Verlust so vieler Männer in Waffen. Ein Daimon hat unsere Reihen gelichtet. Die in der Erde liegen, um sie sei geklagt. Jugend, ans Messer geliefert von Xerxes, der dem Hades zum Fraß gab, die Perser. Hinab in die Unterwelt schritten, in Truppenstärke die Bogenschützen, der Stolz des Vaterlands. Lange Reihen der besten Männer zogen ins Totenhaus. Wehe, wehe um die sichere Schutzwehr. Asien sank, du Patron aller Perser, jämmerlich, jämmerlich in die Knie. Seht mich, beklagenswert stehe ich da. Das nackte Elend, der verkörperte Fluch für die Rasse, das Vaterland. Lass dich begrüßen zur Heimkehr. Mein Schrei, der nur Unglück verheißt, übel klingt er. Mein Lied in der Art mariandinischer Klagen gilt dir. Volle Tränen vor dich tritt ich hin. Klagt nur laut Hals, so schrill ihr könnt. Ganz egal, denn der Daimon hat sich gedreht wie Wind gegen mich. Bollwerke stark schlugen uns, nahmen uns alles. Ares schlug sich auf ihre Seite. Gegen uns kehrte er tödlich das Meer und die widrigen rauen Küsten. Weh uns, wehe. Fragt genau nach, jetzt. Wo ist der Rest der Truppe? Wo blieben die getreu dir zur Seite standen? Männer wie Susas, Pelagon, Dotamas, Pharendakes, Akbatana, Psamis und Susiskanis, der aus Akbatana kam. Tot sind sie. Tief herabgestürzt aus dem tyrischen Schiff, sinnlos sie aufzusammeln von den Ufern bei Salamis. Das sind Trauergestade. Weh uns, wehe. Wo ist Phanukus? Wo Ariomardus der Mutige? Wo ist Zeualkes der Prinzsohn, Liliaus aus edlem Haus, Memphis der Ribes? Wo Atembares, Masistris, Hisdechmas? Wo, frag ich dich, wo? Schande! Schande über mich! Eben noch sahen sie Athen, das Verhasste, das Altersgraue, schon liegen sie keuchend, nach kurzer und heftiger Schlacht zuckend, die Armen am Ufer. Heißt das, du hast ihn dort zurückgelassen? Ihn, dem du so viel verdankst? Einen Mann wie dein Augapfel wert, Tausende überblickend, Alpistos, Sohn des Batanokos, den Enkel des Sesamas, dem Sohn des Megabates? Und wo ist Pathos, der große Eubares? Alle dahin, elend zurückgelassen von dir? Wehe, so viele Übel den stolzen Persern mutet uns zu dein Bericht. So ist es. Sehnsucht nach den Gefährten, den Tapfern, weckt in mir dein Wort, das an Schrecken erinnert, selbst gnadenlos an Verhasstes mir, unvergesslich fortan. Es schreit im Brustkorb, schreit es vor Unglück, mein Herz. Und längst nicht alle sind's, die wir missen. Xanthes, Oberst der 10.000 Marder, wo ist der? Ankaris, der Kriegerische. Wo sind Diaxis, Arsakes, die Reiterführer? Und wo Kektadatas? Und wo Litimnas? Und Tolmus, der nie genug vom Krieg hatte? Ich staune. Ich kann nur staunen. Im Zug der verdeckten Wagen hinter dir sehe ich sie nicht. Wie auch? Sie fielen alle, die Führer des Heeres. Gegangen sind sie, geprellt um den Ruhm. Schande, oh Schande. Weh, ihr Daimonen. So übel mitgespielt habt ihr uns. Unheil, ganz Unerwartetes habt ihr gebracht. Jetzt sticht es hervor wie das Auge der Ate. Geschlagen sind wir vom Schicksal, das eine Ewigkeit dauern wird. Geschlagen sind wir und es ist aus. Verhängnis dies, Unausdenkliches. Nur weil zur falschen Zeit wir auf Griechenlands Flotte stießen. Schlecht hat es Krieg geführt, das persische Volk. So ist es. Und ich bin gestraft. Ich, Elender, mit dem Untergang solch einer Streitmacht. Vernichtet ist sie. Die persische Macht. Siehst du die Fetzen hier meines Feldherrenmantels? Ich sehe sie, ja doch, ich sehe sie. Und dieser Köcher hier? Den du gerettet hast, nur wozu? War mein stiller Vorrat an Pfeilen. Wenig ist das und war einst so viel. Ohne Helfer, so stehen wir jetzt da. Wie sind sie waffenscheu, diese Griechen? Tollkühn sind sie. Was ich erlebte, nicht vorauszusehen, war solches Leid. Meinst du das Schiffe-Debakel, die Flucht deiner Truppen, Mast über Kiel? Meine Kluft zerriss ich. Ich glücklos. Weh uns. Oh, weh. Schlimmer noch, schlimmer als das. Ja. Doppeltes, dreifaches Weh. Wir im Dreck und der Feind frohlockt. Weh uns, gebrochen das Rückgrat. Und wie stehe ich jetzt da ohne Gefolgschaft? Durch das Fiasko der Unsern zur See. Weint nur, beweint diesen Untergang. Und dann geht nach Haus. Nowhere to go. Weh uns, oh weh, das Verhängnis. Seid jetzt mein Echo, schreit wie ich schrie. Leid bringt, was Leid verteilend wir leiden. Jammert nur, hängt euch an meine Klagen. Nein. Nein. Nein. Nein. Zum Himmel schreit es dies unser Unglück. Bitter wie du kann auch ich mich beklagen. Ja, schlagt nur, schlagt euch selbst, um meinetwillen stöhnt laut. Ganz aufgelöst bin ich in Tränen. Seit jetzt mein Echo schreit, wie ich schrie. Wofür, Gebieter, wär ich sonst da? Richte dich auf nun, erheb dich zur Klage. Nein. Nein. Nein. Nein. Mit unserem Schmerzensschrei wechseln soll der Schlag an die Brust. Ja, kratz dir die Brust auf. Schrei laut, so wie Mysier schreien. Martern sind das schreckliche Martern. Zerrauf, ich beschwör dich. Reiß Büschel aus Haar dir und Bart. Verbissen, ja, verbissen in lautes Klagen. Kellende Schreie, so laut du kannst. Was sonst bleibt zu tun? Reiß es in Stücke, dein Festkleid, mit grimmiger Hand. Qualen sind das, oh, was für Qualen. Rauf dir das Haar aus, bejammre das Heer. Verbissen, ja, verbissen in lautes Klagen. Lass strömen die Tränen. Ich schwimme, längst schwimme ich. Seit jetzt mein Echo schreit, wie ich schrie. Nein, nein, nein, nein. Geht nun, Verkeimte. Geht fort nach Haus. Nein, nein. Nein, nein, o Persien, wie schwer jeder Schritt wird auf deiner Erde. Und wenn schon, schreit es heraus durch die ganze Stadt. Hören, jawohl, soll mich jeder. Breite sie aus, deine Klagen. Nein. Geh, langsam. Nein. Gemessenen Schritts. Nein. Nein, o Persien, wie schwer jeder Schritt wird auf deiner Erde. Trauert, trauert um sie, die auf Schiffen dreirudrig zum Meeresgrund fuhren. Ich will dir zur Seite stehen, untröstlich, bereit zur Klage. Die Perser. von Aischylos, aus dem Griechischen von Durs Grünbein. Chorführerin Hildegard Schmal. Atossa Silvana Krapatsch. Bote Stefan Hunstein. Daraios Wolfgang Pregler. Xerxes Nico Holonitsch. Chor des persischen Volkes. Rania Abdul Karim, Raihan Abdul Karim, Isra Haitham Hussein, Afra Haitham Hussein, Chenda Hamid Sharif, Peter Hartl, Walter Hub, Bruno Jäger, Rosemarie Leidenfrost, Adnan Mucic, Jana Mucic, Kalikedan Mulugeta, Angelika Pietschik, Anis Pohovac, Jürgen von Salisch, Jasmina Taric, Theodora Winter, Christoph Jelin und andere. Musik: Karl Österheld, Salewski, Mathis Meyer. Ton und Technik: Wilfried Hauer, Adele Kurzil. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Johann Simons, Katja Langenbach. Produktion: Bayerischer Rundfunk, Münchner Kammerspiele 2011.